Das war gestern. Heute nannte der Kreml-Chef vor dem Kongress der Volksdeputierten die Unabhängigkeitserklärung des litauischen Parlaments eine illegale Entscheidung und lehnte jede Verhandlung mit Litauen, aber auch mit den anderen baltischen Republiken Estland und Lettland ab, die sich gleichfalls auf die Unabhängigkeit vorbereiten. Aus Moskau im Bericht von Hermann Krause. Gleich zu Beginn der heutigen Sitzung des Volkskongresses verurteilte Michail Gorbatschow aufs Schärfste die Unabhängigkeitserklärung des Obersten Sowjet von Litauen, die er als nicht rechtmäßig und damit als nicht gültig bezeichnete. Einer der Volksdeputierten hatte Gorbatschow vorher um genauere Informationen über die Situation in der Baltischen Republik gebeten. Gorbatschow trug daraufhin den bekannten Sachverhalt vor. Litauen habe seine frühere bourgeoise Verfassung erneuert, sagte er. Die Genossen in Litauen, so Gorbatschow, wobei er ironisch fragte, ob man denn überhaupt noch von Genossen sprechen könne, wollten Verhandlungen. Aber Verhandlungen führe man nur mit ausländischen Staaten. Um seine Ablehnung zu unterstreichen, verwies der Generalsekretär auf zahlreiche Telegramme aus Litauen, die ihn erreicht hätten und in denen die Wiederherstellung der alten Ordnung gefordert werde. Im Übrigen war Gorbatschow bemüht, das Thema nicht hochkommen zu lassen. Über all dies werde im Obersten Sowjet gesprochen. Bis zur Klärung arbeite man normal weiter. Durchblicken ließ er allerdings auch, dass seit heute Morgen eine von Ministerpräsident Ryzhkov geleitete Kommission mit Litauern verhandelt. Auch die Esten wollen sich an diesen Gesprächen beteiligen, war am Rande des Kongresses zu erfahren. Im Laufe der Debatte ging dann der litauische Abgeordnete Antonaitis, der wie die anderen Litauer nur als Beobachter am Kongress teilnimmt, noch einmal auf die Situation ein. An die sowjetische Staatsführung richtete er den Vorschlag, bilaterale Verhandlungen über eine Wirtschaftsunion zwischen Litauen und der Sowjetunion aufzunehmen. Litauen suche gute Kontakte zur Sowjetunion. Vor Beginn der Sitzung erklärte der Chef der abgespaltenen litauischen kommunistischen Partei Brazauskas, er rechne nicht mit einer Wirtschaftsblockade der UdSSR gegenüber Litauen. Auf dem Verhandlungswege werde sich alles lösen. Dass das Thema Litauen auf die Tagesordnung des Kongresses gesetzt wird, forderte dennoch der Deputierte Vlochin, ein Mitglied der Gruppe Soyuz, die sich vor circa 4 Wochen mit dem Ziel gegründete, für den Erhalt der Union einzutreten. Die Situation in Litauen bezeichnete der Abgeordnete der circa 200 Mann starken Gruppe als gefährlich und forderte schnellstens ein Gesetz über ein Austrittsverfahren. Auf der Leipziger Messe, die seit Sonntag im Gange ist, macht sich eine Aufbruchstimmung bereit, die nicht nur von der DDR-Wirtschaft, sondern auch von der bundesdeutschen Wirtschaft getragen wird. Für den Staatssicherheitsdienst in Ost-Berlin waren Datenschutz und Privatsphäre kein Hindernis für seine Arbeit. 6 Millionen DDR-Bürger wurden im vergangenen Jahr in der einen oder anderen Form überwacht, bespitzelt, registriert. Das geht aus einer Dokumentation hervor, die heute in Ost-Berlin auf den Markt kam. Wolfgang Hauptmann hat sie für uns durchgeblättert. Wie ein Polyp hatte die Staatssicherheit den politischen Körper der DDR überzogen. Mehr als 100.000 Spitzel saugten Informationen auf und nicht viel weniger Menschen übten Druck aus oder knüppelten bei Bedarf diejenigen nieder, die das Regime für gefährliche Feinde hielt. Es war ein schreckeneinflößender Machtapparat. Aber war er wirklich gut informiert? Erreichten seine Erkenntnisse das Politbüro und warum versagte er letztlich? Antwort auf solche Fragen steckt in den Aktenbergen des inzwischen von einem Bürgerkomitee überwachten Ministeriums für Staatssicherheit in Ost-Berlin. Am Freitag dieser Woche kommen in einer von oppositionellen Historikern herausgegebenen Broschüre 56 Stasi-Dokumente des Jahres 1989 auf den Markt, gleichsam als Kostprobe für die schmutzigen Schätze der Normannenstraße. Auf einer Pressekonferenz wurden heute Sinn und Inhalt der Veröffentlichung vorgestellt. Wer nach Spitzelnamen giert, wird enttäuscht sein, denn die Personendossiers wurden nicht benutzt. Stattdessen haben die Experten des Komitees zur Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit die Lageberichte und Sitzungsprotokolle der Stasi-Spitze durchforstet, die einen guten Einblick in die beschränkte Vorstellungskraft der führenden Genossen erlauben. Vor allem Mielke, der engste Vertraute Honeckers, enthüllt sich durch den wörtlich aufgezeichneten Dialog mit seinen führenden Mitarbeitern als ein Funktionär, der den Bezug zur Realität teilweise verloren hatte. Historiker Mitter las aus einer Konferenz am 31. August 1989 vor, als die Unruhe im Land schon weite Kreise gezogen hatte. Wie schätzt er die Gesamtlage ein? Genosse Oberst Dragries, Genosse Minister, ich würde sagen, natürlich ist die Gesamtlage stabil. Aber diese Tendenzen im gesamten Diskussionsgeschehen, die da betreffen die Ungarn-Probleme, die maßgeblichen Verbleiber, die hohe Anzahl der Verbleiber, das stimmt einerseits. Doch viele, auch progressive Kräfte nachdenklich, vor allem auch im Hinblick auf die Konsequenzen. Mielke darauf, Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht? Genosse Oberst Dragries, der ist morgen nicht, der wird nicht stattfinden. Dafür sind wir ja auch da. Mielke sprang grob mit seinen Untergebenen um, die allenfalls in Andeutungen die wirkliche Lage darstellen durften. Gelegentlich zitierten sie feindlich negative Kräfte der Opposition, um die Missstände beim Namen nennen zu können. Aber der Historiker schloss aus den Akten, dass Widerspruch ohnehin nur bis zu einer gewissen Grenze möglich war. Und wenn er mit einer Sache überhaupt nicht klargekommen ist, dann hat er meistens gesagt, das ist ja eine Frage der Macht und nicht des Gegenstandes. Und das hat also, das bedeutete im internen MFS-Betrieb, jetzt dürfen keine Fragen und keine Meinung mehr geäußert werden. Ob die gefürchtete Stasi wirklich effektiv arbeitete, muss bezweifelt werden. Die Informationssammlung klappte, meinte der Fachmann. Sie arbeitete im Detail schon effektiv, aber sie hat sich natürlich durch die Riesenhaftigkeit ihres Apparates selbst ad absurdum geführt und sind offenbar selbst in der Überfülle der Informationen erstickt. Was mit den Mitarbeitern des Stasi in der Bundesrepublik passiert, die gewiss nicht weniger fleißig waren als ihre Kollegen in Ost-Berlin, Leipzig oder Dresden, das bleibt vorerst unklar. Ex-Geheimdienstchef Wolf hat jedenfalls dementiert, dass er sie bei seinem Aufenthalt in der Sowjetunion dem Schutz des KGB überstellt habe. Ein Dementi, das nach so vielen Veröffentlichungen zum Thema nicht ausbleiben konnte, ganz gleich, ob es stimmt oder nicht. Irgendetwas muss jedenfalls mit den Kollegen geschehen. Es ist kaum vorstellbar, dass sie auch nach dem 18. März ihrer Beschäftigung so ohne weiteres werden nachgehen können. Ganz gleich, wer dann in Ost-Berlin regiert. In Bonn, meine Damen und Herren, wird nicht nur an die Wahlen in der DDR oder in der Bundesrepublik gedacht. Hier gibt es bereits Vorstellungen über eine gesamtdeutsche Wahl. Jedenfalls über den Fahrplan solcher Wahlen. Sie wurden vor der Auslandspresse in Bonn geäußert und waren sicher dazu angetan, eben dieses Ausland zu beruhigen. Ganz so schnell soll es eben nicht gehen mit dem vereinten Deutschland. Ute Flögel. Hat Bundeskanzler Helmut Kohl den ausländischen Journalisten in Bonn einen neuen Fahrplan zur deutschen Einheit verkündet? Kohl sieht die Wiedervereinigung nicht vor 1991, heißt es heute auf der ersten Seite der amerikanischen Herald Tribune. Bisher war als eine entscheidende Etappe auf dem Weg zur deutschen Einheit sowohl von Bundeskanzler Helmut Kohl wie von seinem Außenminister Hans-Dietrich Genscher die KSZE-Konferenz im November dieses Jahres genannt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt hofft man in Bonn, dass die sogenannten 2+4 Gespräche zu einem Ergebnis über die internationale Einbettung Deutschlands geführt haben, das dann einer KSZE-Konferenz vorgelegt werden kann. Morgen werden Experten aus der Bundesrepublik und der DDR ihre diesbezüglichen Beratungen mit Vertretern aus Großbritannien, Frankreich, der UdSSR und den USA in Bonn aufnehmen. In einem Hintergrundgespräch vor ausländischen Journalisten hat der Bundeskanzler wohl noch einmal betont, dass die in Ottawa beschlossenen 2+4 Gespräche auf jeden Fall erst abgeschlossen sein müssen. Das heißt, die Zustimmung der an den Gesprächen Beteiligten erreicht sein muss, bevor es zur Wiedervereinigung kommt. Das heißt, der Bundeskanzler hat eine Wiedervereinigung vor dem KSZE-Termin im November auf jeden Fall ausgeschlossen. Aber das ist nicht neu. Daraus folgt nicht zwingend, dass die Wiedervereinigung bzw. gesamtdeutsche Wahlen im Jahr 1991 stattfinden, wie es die amerikanische Zeitung darstellt. Der Bundeskanzler soll dies so vor der ausländischen Presse auch nicht gesagt haben. Richtig ist allerdings, dass die Bundesregierung sich bemüht, den Eindruck von Hektik beim deutschen Einigungsprozess zu vermeiden. Bundeskanzler Helmut Kohl hat bereits mehrfach betont, dass ihm eine stufenweise Annäherung der beiden deutschen Staaten lieber wäre, dass aber der Zusammenbruch des SED-Staates und der unaufhörliche Übersiedlerstrom, bis zum Sommer wird mit 500.000 DDR-Übersiedlern gerechnet, Druck ausüben. CDU-Generalsekretär Volker Rühe bezeichnete es heute als denkbar, dass eine Übergangszeit von 3 Jahren nötig sein wird, bis beide Staaten in einem Gesamtdeutschland aufgegangen sein werden. Die Zeit ist schlimmer als die Vorstellung. Die Mitglieder des Bürgerkomitees zur Auflösung des Staatssicherheitsdienstes rechnen nur noch in Tausender oder Millionen Einheiten. 18.000 laufende Regalmeter Dossiers über Personen, 6 Millionen Namen sind erfasst und gespeichert. Hinzu kommen Aufzeichnungen, Dokumente, Befehle, Akten aus 40 Jahren Stasi-Arbeit. Mit deutschem Fleiß und mit deutscher Gründlichkeit wurde dies alles zusammengetragen. Das Bürgerkomitee hat heute Stasi-Akten veröffentlicht. Alle belegen, wie angespannt die Situation im letzten Jahr in der DDR tatsächlich war. Nach der Liberalisierung der Ausreisepraxis wurde die Stimmung im Land nicht besser. Im Gegenteil, die Bürger pochten auf ihr Recht, dem ungeliebten Staat wenigstens auf Zeit und mit Erlaubnis den Rücken zu kehren. Stasi-Chef Mielke bekommt einmal im Monat Berichte und Statistiken über Ausreisewillige. Für Mielke sind diese Antragsteller ein unverschämtes Pack, das mit der Presse droht, wenn die Anträge abgelehnt werden, das sich wehrt. Das Volk pariert nicht mehr. Mielke erhält ebenfalls Berichte über die Oppositionsbewegung im Land, vertrauliche Dokumente. Noch trifft sich das neue Forum, treffen sich Menschenrechtsgruppen und Sozialdemokraten im kleinen Kreis und geheim. Doch der Stasi hat offenbar seine Quellen. Das Bürgerkomitee ist verblüfft, fragt sich, wie der Stasi an diese Informationen kam. Doch ist das Interesse der Firma Guck und Horch für die Bürgerbewegung auch ein Beleg dafür, dass die Opposition ernst genommen wurde, weil sie funktionierte und immer mehr Menschen sich auf die Seite der politischen Opposition schlugen. Der DDR liefen immer mehr Menschen ideologisch davon. Aber nicht nur im Kopf setzte die Fluchtbewegung ein. Im Sommer 1989 setzten sich vor allem junge Leute nach Ungarn ab. Mielke erhält Berichte darüber, doch SED und Stasi-Führung sind unfähig, eine politische Lösung zu finden. Zu weit hat sich die DDR-Führung mittlerweile von der Wirklichkeit im eigenen Land entfernt. Die Mitarbeiter des Stasi wagen weder Kritik noch Widerspruch. Mielke, so geht aus den Dokumenten hervor, denkt an repressive Mittel, um den Demonstranten zu zeigen, wer Herr in den 15 Bezirken des Landes ist. Zitat aus einem Tonbandprotokoll vom September 89, jetzt vom Bürgerkomitee veröffentlicht. Mielke fragt einen Stasi-Offizier, bricht der Volksaufstand aus, kommt ein neuer 17. Juni? Nein, sagt der Offizier, es wird keinen Volksaufstand geben. Dazu sind wir da, der Stasi, Schild und Schwert der Partei. Partei und Stasi-Apparat untrennbar miteinander verbunden, das eine ohne das andere nicht 40 Jahre lang denkbar. In den Dokumenten, die das Bürgerkomitee veröffentlicht, werden keine Namen genannt, außer denen von Stasi-Funktionären. Die Dokumente geben Einblick in die Denkstrukturen der politischen Führung. Wie kamen sie zu ihren Entscheidungen? Wie wurden sie mit dem Widerspruch zwischen Propaganda und Wirklichkeit fertig? Für Mielke scheint dies einfach gewesen zu sein. Wenn er nicht mehr weiter wusste, dann reagierte er gereizt und autoritär und verbat sich jedes weitere Argument. Es sei alles nur eine Frage der Macht, sagte Erich Mielke. Er musste sich dabei die Kritik der Unionsparteien gefallen lassen. Diese sind jetzt aber so weit, dass sie seinen Anregungen folgen. Nach der Schaffung der Währungsunion mit der DDR oder sogar schon nach der Wahl sollen künftig die Sonderleistungen für die Übersiedler aus Ostdeutschland wegfallen. Aus Bonn ein Kommentar von Gerd Lotze. Spätestens seit Dezember, nachdem Mauer und Grenzverhaue gefallen und durchlässig geworden waren und erkennbar wurde, dass der demokratische Prozess in der DDR unumkehrbar war, wurde eine neue Bonner Übersiedlerpolitik notwendig. Der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine hatte als erster öffentlich seine Vorstellungen dazu zur Diskussion gestellt. Er wollte das Notaufnahmeverfahren abschaffen, weil es eine im Bundesvertriebenengesetz beschriebene Notlage für Leib und Leben der DDR-Bürger nicht mehr gebe. Außerdem forderte er die besonderen Vergünstigungen für Übersiedler, wie Eingliederungsgeld und günstige Kredite, zu streichen. Auch die CSU Bayerns vertrat diesen Standpunkt, hielt sich aber aus Koalitionsdisziplin mit öffentlichen Diskussionsbeiträgen zurück. Wenn jetzt die CDU-Spitze endlich auf diesen Kurs einschwenkt, dann ist dies aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit gegenüber den Bürgern der Bundesrepublik nur recht und billig. Die geringfügigen Korrekturen, die Bundesinnenminister Schäuble vor einem Vierteljahr an den Sozialleistungssystem für Übersiedler anbrachte, hatten nicht ausgereicht. Die Wahlkämpfer der Union, wie aus Bayern, wo am kommenden Sonntag Kommunalwahlen anstehen, und wie aus Niedersachsen, wo in 8 Wochen Landtagswahlen stattfinden, berichteten von kritischen Äußerungen der Bevölkerung und befürchteten bei Wahlentscheidungen Einbußen für ihre Partei. Nur Bundesinnenminister Schäuble, der sich als erster Gehilfe des Bundeskanzlers beim Schmieden der deutschen Einheit sieht, hielt am bisherigen Kurs fest, dabei nicht erkennend, dass die Akzeptanz der nationalen Politik allmählich durch die soziale Politik überlagert wurde. Nachdem nun der Freistaat Bayern angekündigt hatte, dass er am kommenden Freitag einen Entschließungsantrag im Bundesrat einbringen wird, der die Streichung der Sonderleistungen für DDR-Übersiedler und Renten- und Arbeitslosenzahlungen für Übersiedler auf DDR-Niveau vorsieht, war auch für Schäuble der Zeitpunkt gekommen, von seiner bisherigen Haltung abzuweichen. Der Vorsitzende der DDR-Partei Demokratischer Aufbruch, Wolfgang Schnur, hat also jetzt zugegeben, für den Staatssicherheitsdienst in der DDR gearbeitet zu haben. Und die Zeitung Die Welt will sogar wissen, schon vorgestern am Montag habe er, Schnur, die CDU darüber informiert. Die scheint ein bisschen aufgeschreckt zu sein. Kurzfristig eingerufene Pressekonferenz der Berliner CDU, Frank Wahrlich. Wie irritiert sind denn die Menschen dort? Ich glaube, was die Westberliner CDU betrifft, die ist sehr irritiert. Eberhard Diepken und Bernd Neumann, Mitglied des Bundestages aus Bremen, hatten heute mit Schnur gesprochen. Und sie waren bislang der festen Überzeugung, dass die Vorwürfe gegen Schnur, die in einem deutschen Nachrichtenmagazin erhoben wurden, unzutreffend sind. Und sie mussten davon ausgehen, dass Schnur kein Stasi-Agent, Stasi-Mitarbeiter, was immer für ein Wort man da nehmen will, war. Das wurde mit solchen betroffenen Gesichtern gesagt, dass man gleich danach annehmen konnte, dass jetzt die Katze aus dem Sack gelassen wird. Und tatsächlich, das war dann der Fall. Die neue Vorsitzende des Demokratischen Aufbruchs, die auch am runden Tisch mit dabei sitzt, sagte, es ist immer noch alles möglich, die Revolution ist noch nicht zu Ende. Dann las sie eine Erklärung des bislang amtierenden Vorsitzenden Wolfgang Schnur vor, indem er sein Amt sofort niederlegt. Und es gibt Berichte, dass ein Anwalt, ein Beauftragter von Wolfgang Schnur in Bonn war bereits am Montag und ein Schreiben von Herrn Schnur dem Generalsekretär der CDU Rühe übergeben hat. Darin erklärt er, die meisten Punkte, die im Spiegel erhoben wurden, treffen nicht zu, aber er hat mit der Staatssicherheit Kontakt gehabt und es hätte eine, das ist jetzt wichtig, eine partielle Zusammenarbeit gegeben. Aber Schnur, er habe nie jemanden denunziert. Das ist jetzt belegt, wurde auch zugegeben. Interessant ist jetzt natürlich die Reaktion des Demokratischen Aufbruchs. Eine Reaktion habe ich schon gesagt, es sei immer noch alles möglich. Eine andere Reaktion ist, ich war am Montagabend auf einer Pressekonferenz des Demokratischen Aufbruchs. Da sagte der Generalsekretär des Demokratischen Aufbruchs, Herr Wutzke, das Ganze sei eine Stasi-Kampagne gegen Schnur, der ja eine Galionsfigur des demokratischen Wandels, eine Galionsfigur der Revolution in der DDR sei. Und diese Schmutzkampagne würde auf diejenigen, die sie angezettelt haben, nämlich Modrow und Gysi, PDS, SED, Stasi, zurückschlagen. Aber zu diesem Zeitpunkt kann ich annehmen, wenn schon ein Beauftragter von Schnur in Bonn bei Rühe war, dass da nicht alles mit ganz rechten Dingen zugegangen ist, Frau Lauschka. Sie haben gesagt, bei dieser Pressekonferenz war auch Bernd Neumann da. Bernd Neumann ist vom CDU-Bundesvorstand abkommandiert, um für dieses konservative Bündnis Allianz für Deutschland in der DDR den Wahlkampf zu managen. Nun hat Schnur ja auch schon mitgeteilt, er will von der Spitzenkandidatur des Demokratischen Aufbruchs zurücktreten. Wie beurteilt Neumann das? Hat er dazu was gesagt, wie das die letzten Tage des DDR-Wahlkampfs beeinflussen könnte? Nein, hat er nicht gesagt. Er sagte, dass Schnur nicht mehr auf Parteiveranstaltungen auftreten wird. Das hat natürlich auch einen guten Grund. Es gab aber noch heute am Vormittag, vielleicht so zwischen 10 und 11 Uhr, ein Gespräch mit Bernd Neumann und Wolfgang Schnur. Auf eine Journalistenfrage hin, ob Schnur denn diese Vorwürfe bestätigt habe, kam die Antwort, partiell seien sie bestätigt worden. Also es wurde nicht mehr gesagt als in dem Schreiben. Mhm. Dann die nächste Frage, haben Sie denn nachgehakt, Herr Neumann, ob die anderen Vorwürfe, zum Beispiel, dass er Geld genommen habe, dass er Orden bekommen hätte, ob die zutreffen? Da antwortete Bernd Neumann, er wäre bewusst nicht auf Einzelheiten eingegangen. So viel von Frank Wahrlich aus Berlin. Die Affäre Schnur. Am Wochenende hatte es für Schnur schon eine Ehrenerklärung aus Bonn gegeben. Der Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium, Ottfried Hennig, hat im Namen der Bundesregierung wohlgemerkt gesagt, Schnur habe seit Jahren der Bundesregierung vertrauliche Informationen über politische Strafverfahren in der DDR zukommen lassen. Nun hat heute Schnur zugegeben, er sei Stasi-Mitarbeiter gewesen. Wer hat jetzt nun was gewusst? War Schnur, gleich kommt die Fantasie ins Rollen, war Schnur etwa gar Doppelagent? Wie weit war Bonn informiert? Oder Hans Linketscher in Bonn, wird der Bundes-CDU jetzt auch irgendwo zu viel? Hat die da jetzt irgendwo Druck gemacht? Ja, ich glaube, die Bundes-CDU hat veranlasst, dass diese Pressekonferenz heute in Berlin stattgefunden hat. Und Sie sprachen die Ehrenerklärung an. Die hat ja nicht nur der Ottfried Hennig abgegeben, sondern auch CDU-Generalsekretär Volker Rühe, der von einer gezielten Kampagne gegen die Demokratiebewegung in der DDR und von einem Aufleben alter Stasi-Methoden des Erbschneidens gesprochen hatte. Aber dafür habe ich noch ein gewisses Verständnis für solch eine Erklärung. Aber Sie haben auch den Ottfried Hennig zitiert, der ja suggeriert hat, Wolfgang Schnur habe nun persönlich sehr viel riskiert. Er habe nämlich langjährige Gefängnisstrafen riskiert, weil er eben die Bundesregierung über politische Strafverfahren, über rechtsstaatswidrige politische Strafverfahren gegenüber DDR-Bürger unterrichtet habe. Und Henning sagt ja auch, Schnur habe vielen Menschen helfen können. Und auch Sie haben noch ein weiteres Stichwort gegeben, denn man könnte ja nach all dem, was wir bisher wissen, auf den Gedanken kommen, Schnur sei ein richtiger Doppelagent gewesen. Wobei wichtig wäre zu wissen, wem er sich denn nun tatsächlich mehr verpflichtet gefühlt hat, dem Stasi oder bundesrepublikanischen Sicherheitsbehörden. Und dass sich Politiker vor andere, wie gesagt, angegriffene Kollegen stellen, ist selbstverständlich. Nur der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs, um dessen Gunst Helmut Kohl ja so stark gebuhlt hatte, war innerhalb seiner Partei nach Eingeständnis seines Vize Pfarrer Eppelmann nie ein unumstrittener Mann. Und die ganze Angelegenheit erinnert an den Fall Barschel, an sein Ehrenwort, das damals ebenso falsch war wie das jetzt von Wolfgang Schnur. Und wenn man sich das noch einmal vor Augen führt, was Schnur als seine Ehrenerklärung herausgegeben hat, dann kann man da halt eben nachlesen, ich erkläre hiermit verbindlich, ich habe nie für den Staatssicherheitsdienst gearbeitet. Diese Ehrenerklärung oder dieses Ehrenwort war also, wie gesagt, falsch. Herr Linkelcher, wir haben gerade aus Berlin gehört, dort wurde das nochmal bekannt gegeben und abgesichert. Am Montag soll ein Vertreter Schnurs in Bonn gewesen sein und die Bonner CDU informiert haben. Bonn hat aber darüber nichts bekannt gegeben, nichts verlauten lassen. Ich weiß, es ist unheimlich schwierig, jetzt darüber auch irgendwelche Informationen herauszubekommen und wir müssen spekulieren. Aber was kann es eigentlich anderes als diesen Beweggrund für die Bonner CDU gegeben haben, darüber zu schweigen, als den über den Wahltag 18. März hinauszukommen für die DDR? Ja, das ist natürlich das eigentliche Motiv gewesen, dass man den demokratischen Aufbruch da nicht in eine Zerrüttungsphase bringen wollte und nicht das Vertrauen der Bevölkerung bei der Bevölkerung ganz versieben wollte, dass manche Wahlbürger in den demokratischen Aufbruch noch gesetzt haben. Aber Sie werden sich erinnern, Frau Lauschka, mir kam zum Beispiel am vergangenen Montag, also jetzt vorgestern am vergangenen Sonntag, seitdem ist nichts mehr zu Herrn Schnur gesagt worden. Keine Ehrenerklärung mehr von Bonner führenden Politikern. Und das, was Generalsekretär Volker Rühe gemacht hat, das war meines Erachtens nach so etwas wie eine Art Pflichtübung. Aber das, was Herr Hennig gemacht hat, ging ja weit darüber hinaus. Und ich glaube schon, dass es stimmt, dass auch bundesrepublikanische Geheimdienste oder Sicherheitsbehörden schon den Kanzler in diese Gerüchte gab es ja auch. Und ich glaube, das sind nicht nur Gerüchte, dass der Kanzler bereits wusste, mit wem er es dazu zu tun hatte. Denn er ist ja danach auch nie mehr mit dem Mann gesehen worden, seit dem Zeitpunkt, von dem er anders wusste. Das sind alles so kleine Indizien, aus denen wir Journalisten natürlich schließen können. Da muss etwas sein, aber wir können es nicht beweisen. Danke. In Bonn ist es still. Und nichts verlautet, wie gewöhnlich aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen. Keine Limousinen fahren vor dem Bundeskanzleramt, Koalitionsrally, auch die beliebten Besuchergruppen sind nicht zu sehen. Der Bundeskanzler ist auf Wahlkampfreise in der DDR. Er erklärte beim Einstieg in seinen Dienstwagen Mercedes Trabant, dass die Bundesregierung keinen Anschluss vor Abschluss der Wahl plane. Kohl, so Kohl wörtlich, ich misch mich nicht ein, ich misch nur mit. Hans-Jochen Vogel hatte um 6.15 Uhr eine SPD-Fraktionssitzung anberaumt. Dies ist meine Pflicht in meinem Amt als Fraktionsvorsitzender, auch zu früher Stunde zu wachen, und ist dann in seiner Eigenschaft als Parteivorsitzender aufgebrochen, um dem Vorsitzenden der SPD in der DDR, Ibrahim Böhme, einen neuen Nadelstreifenanzug zu überreichen. Der FDP-Vorsitzende Otto Graf Lambsdorff berät im Potsdamer Schloss Sanssouci mit Gregor Gysi von der SED-PDS gemeinsame Probleme mit der 5%-Hürde. Die Grünen haben mehrheitlich mitgeteilt, dass ihre Betroffenheitssprecherin Antje Vollmer in der St. Nimmerleinskirche zu Kötzchenbroda predigt. Bonn, eine Hauptstadt ohne Politiker. Ernst Albrecht ist in Sachsen, Rita Süssmuth in Niedersachsen und Norbert Blüm besucht im Krankenhaus in Rostock Wolfgang Schnur vom demokratischen Aufbruch, um ihm nach dem Zusammenbruch Hals- und Beinbruch zu wünschen. CDU-Generalsekretär Volker Rühl ist zur Einweihung des ersten Unterschriftenautomaten für Parteispendenbescheinigungen in Dresden unterwegs. Die Journalisten in Bonn sind fast unter sich. Im Presseclub, an der Theke, hockt zusammen, was zusammen gehört. Kaum Termine heute. Nur Bundesfamilienministerin Professor Ursula Lehr hat eingeladen, um das wissenschaftlich begleitete Modellprojekt einer Krabbelstube im Ministerium bekannt zu geben. Der frühere Wirtschaftssenator Elmar Pirot, nun Kandidat als DDR-Wirtschaftsminister, veranstaltet einen Abschiedsabend mit Weinprobe. Kredenzt werden Weine aus dem Weingut Pirot. Man wird sehen, ob sich die Erwartung erfüllen wird. Journalisten kämen immer, wenn's Trinken umsonst ist. Eine Pressekonferenz hat der Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Hans-Otto Wilhelm, angesetzt. Der bedeutende Politiker spricht über die weltpolitische Bedeutung des Landes Rheinland-Pfalz zwischen Litauen, Ruanda und Nicaragua. Dazu werden Omnibusse mit Journalisten aus Mainz erwartet. Aus Mainz kommt gerade auch die Nachricht, dass das ZDF die Sendung Musikantenstadel nonstop bis zur Wahl am Sonntag, 18. März, aus Weimar senden wird. Die ARD überträgt erstmals die Ziehung der Lottozahlen live aus der DDR. Das war mein Bericht aus Bonn. Das gewohnte Bild bietet sich heute nur im Deutschen Bundestag. Der Plenarsaal ist leer, wie immer. Walter Schumacher mit seinem Bericht aus Bonn. Meine Erklärungen für die Abschaffung des Notaufnahmeverfahrens für DDR-Übersiedler klangen ziemlich hilflos, weil ein Inkrafttreten dieser Maßnahme wörtlich möglichst gleich nach den Wahlen am 18. März im Grunde genommen von einer Stabilisierung der Verhältnisse in der DDR abhängig machte. Wenn aber, wie Schäuble meinte, die DDR-Übersiedler nicht wegen der bundesrepublikanischen Sozialleistungen kommen, sondern um den schlechten Lebensbedingungen dort zu entfliehen, übersiedeln, dann werden die Wahlen am 18. März und die folgenden Wochen am Übersiedlerstrom nichts ändern. Denn eine umgehende Änderung der Lebensverhältnisse wird es so schnell nicht geben. Ähnlich unlogisch argumentierte Schäuble auch bei der Behandlung der Übersiedler durch die Kommunen. Normalerweise werden Obdachlose, die in eine Gemeinde kommen, nach ihrem letzten Wohnsitz befragt und dann auf Kosten der Gemeinde wieder dorthin zurückgeschickt. Im Falle der DDR-Übersiedler vertritt Schäuble die Auffassung, dass diese Personen dann als Obdachlose von den westdeutschen Gemeinden untergebracht und mit Sozialhilfe ausgestattet werden müssten. Das kann so sein, denkbar ist aber auch der erste Weg. Bei der Wohnungsnot in der Bundesrepublik ist die von Schäuble garantierte Freizügigkeit zurzeit in erster Linie eine Freizügigkeit in die Obdachlosigkeit. Der saarländische Ministerpräsident Lafontaine hat jetzt angeregt, nach dem Vorbild der deutsch-französischen Brigade demnächst auch eine gemeinsame Brigade aus deutschen und polnischen Soldaten aufzustellen. Für den stellvertretenden SPD-Vorsitzenden wäre das ein Grundstein für ein neues europäisches Sicherheitssystem. Lafontaine heute in Saarbrücken. Ich will hier um Nachdenken über eine Anregung bitten, die ich letzte Woche bereits vorgetragen habe. Ich habe das Schaffen einer deutsch-französischen Brigade begrüßt, insbesondere im Hinblick auf unsere Vergangenheit, auf unser Bemühen, gute Nachbarschaft zu konstituieren, und habe sie begrüßt auch als einen Ansatz neuer Sicherheitspolitik in Europa. Angesichts der Erfahrungen der letzten Wochen und der Diskussion der letzten Woche bitte ich darüber nachzudenken, ob es nicht auch einmal an der Zeit wäre, eine deutsch-polnische Brigade zur Konstituierung eines neuen Sicherheitssystems in Europa zu schaffen. Die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs haben sich mit Deutschland als Ganzem, wie es im Potsdamer Abkommen hieß, zuletzt vor 35 Jahren in Genf befasst. Damals beschlossen sie, eine deutsche Wiedervereinigung komme nur im Einklang mit den Sicherheitsinteressen ganz Europas in Frage. Diese Formulierung ist wieder aktuell. Als Folge der deutsch-deutschen Annäherung beraten die beiden deutschen Staaten seit heute, und dieses Mal in Bonn, gemeinsam mit den vier Alliierten über das Projekt Einheit. Inzwischen dort heißt es über die Deutschen im Sinne des Gesetzes, nicht? Da sind alle, die in den Grenzen, das sage ich ein bisschen simplifiziert, aber das wird schon stimmen, nicht in den Grenzen von 37, nicht? Geboren und aufgewachsen sind. Das sind also deutsche Staatsbürger. Man wird das doch klären wollen, nicht? Und wird klären dürfen. Außerdem, bedenken Sie, Frau Kronenschmalz, wenn das so geschieht, bis in Hauruck-Verfahren auf eine schnelle, flotte Tour, nicht? Dann ist das Vereinigte Deutschland automatisch NATO-Mitglied. In diesem Zusammenhang könnten Sie die sowjetische Position umreißen, die in diesen Gesprächen 4+2 eine Rolle spielen. Vereinigtes Deutschland in der NATO auch mit milden Beigaben des sogenannten Genscher Planes, ist für uns absolut unakzeptabel. Wenn Sie mich fragen, was tun, das Beste wäre, und nicht nur aus unserer Sicht, ich könnte hier listenweise auch die deutschen Stimmen dazu zitieren, wenn das etappenweise vor sich geht, die deutsche Vereinigung, und sich nämlich synchronisieren lässt mit der Schaffung eines blockübergreifenden kollektiven Sicherheitssystems in Europa. Aber wahrscheinlich nicht, wird die Entwicklung uns in diesem Punkt überholen. Sagen Sie, niemand nimmt mehr das Wort Neutralität in den Mund. Ist das wirklich vom Tisch? Ach, in dieser Form, wissen Sie, wie es so schön und bei den Pressekonferenzen heißt, kann ich das weder bestätigen noch dementieren. Es wird viel Unwesen mit dem Begriff Neutralität bezogen auf Deutschland im Westen getrieben. Manchmal unabsichtlich, manchmal mehr oder weniger gezielt. Wenn wir neutrales Deutschland, künftiges, hypothetisches, noch, aber bald, recht bald, nicht künftiges, einheitliches Deutschland sagen, meinen wir damit eher die Beschreibung eines Zustandes, wo Kriegsgefahr vom deutschen Boden nicht mehr ausgehen können wird. Absolut nicht. Und dabei spielt überhaupt keine Rolle, ob das von Deutschen selbst ausgehen würde oder von einer anderen Macht, die ihre Massenvernichtungswaffen, nicht, wie heute UdSSR und USA, nicht, beziehungsweise in der Bundesrepublik und in der DDR platziert haben. Nicht? Das wollen wir nicht haben. Neutrales Deutschland, so wie wir es sehen, nicht? Das bedeutet doch beileibe nicht, also dass Deutschland aus allen politisch-wirtschaftlichen, nicht, Bündnissen und Allianzen heraustritt. Nicht? Wer hätte das unterstellen können? Nicht? Selbstverständlich bleibt Deutschland im System der westlichen Prioritäten und Werte. Selbstverständlich bleibt Deutschland in der europäischen Gemeinschaft. Das ist nicht der Punkt. Ich wiederhole es. Neutralität in unserem Sinne, nicht, bedeutet Beschreibung des von uns und ich glaube zum Wohle von ganz Europa gewollten Zustandes. Nicht? Wissen Sie, in einem System der kollektiven Sicherheit wird doch ein jedes Mitglied, ein jeder Helsinki-Stadt, nicht, von allen 35, nicht, neutral gegeneinander und neutral gegen alle anderen. Und wie denkt und wie fühlt die andere Supermacht, die Vereinigten Staaten von Amerika? Peter Steisch vom Norddeutschen Rundfunk. Oh, no! No! Dies war der Schrei der Sekretärin eines internationalen Investmentbankers. Ihr Entsetzen, durch die Wiedervereinigung überflügeln die deutschen Zinsen die amerikanischen. Die USA sind also nicht mehr das Schlaraffenland für Geldanleger. Raus aus Amerika, rein nach Deutschland. Diese Handlung ist Teil der Kurzoper Was soll ich tun? Komponiert wurde sie vom CBS-Wirtschaftskorrespondenten Robert Krulwich für das amerikanische Frühstücksfernsehen. Er erklärt auf diese vergnügliche Art, dass es nach der Wiedervereinigung im Buhlen ums Auslandskapital zu einem Zinskrieg zwischen Deutschland und den USA kommen wird. Die Kirschblütenträume der Amerikaner vom besseren Lebensstandard werden sich also, so die Meinung vieler Experten, in diesem Jahr nicht erfüllen. Die Menschen in Washington, die in diesen Tagen hochsommerliche Temperaturen von fast 30 Grad erleben, werden von den Ereignissen im derzeit stürmischen Deutschland weit mehr betroffen, als sie ahnen. Kühlschränke und Autos werden teurer, weil die Deutschen sich vereinigen, so lautet die ökonomische Botschaft. Die politische Botschaft des Weißen Hauses hat sich in den Wintermonaten über konstant gehalten. Deutsche Einheit ja, aber im Rahmen der NATO und im Geiste der KSZE-Schlussakte von Helsinki. Also keine Korrektur der polnischen Westgrenze. Im Gegensatz zum Weißen Haus schwanken Medien und politische Denker in ihrer Haltung zur deutschen Frage. Newsweek spricht von Deutschland als einer neuen Supermacht. Die New York Times findet heraus, dass auch Deutsche wie Helmut Schmidt und Günter Grass den Einigungsprozess mit gemischten Gefühlen betrachten. Die Bedenken der Polen und Franzosen sind noch nicht genug zerstreut worden, wird der Ex-Kanzler zitiert. In der Washington Post betitelt Richard Cohen, der ohnehin weder Genscher noch Kohl mag, den Kanzler wegen seiner Haltung zur Polenfrage als Kohlkopf. Dieselbe Zeitung attestiert Helmut Kohl, dass er inzwischen die Wogen etwas geglättet hat. Aber wie auch ein Blick in die Wall Street Journal zeigt, Border Angst, die Angst vor deutschen Gebietsansprüchen, ist ein zentrales Thema in Amerika. Auch die einflussreiche Denkfabrik in allen außenpolitischen Fragen, der Council for Foreign Relations, will Gesamtdeutschland in der NATO halten, damit es nicht frei in der Mitte Europas herumschwebt und möglicherweise doch wieder Appetit auf ein Deutschland in den Grenzen von 1937 bekommt. Es ist wahr, dass diese Grenzen willkürlich gezogen wurden und dass sie ungerecht sind. Und obwohl Leute sich über die Grenzziehung beschweren, ist es einfach schwierig und so gefährlich, sie zu verschieben. Deshalb werden sie wahrscheinlich so bleiben, wie sie sind, denn wenn man eine Grenze anzweifelt, zweifelt man alle an. Es gibt keinen perfekten Weg, Europa aufzuteilen. Mein Albtraum wäre ein vereinigtes Deutschland, das weder militärisch noch politisch in den Westen eingebunden ist. Ein Deutschland, das eine unabhängige militärische Macht mit Nuklearwaffen ist und die Rückkehr von Königsberg fordert, was übrigens heute Kaliningrad heißt. Which is an independent military power that has nuclear weapons and demands the return of Königsberg, now as Kaliningrad. Oh, I must find a place to invest in. And derweil denkt der internationale Investmentbanker in Robert Krulwich's Oper What Should I Do darüber nach, ob er nicht doch lieber in Amerikas Mark investieren soll. Zwei Dinge sind für seine Wahl entscheidend: Zinsen und politische Stabilität des Marktes. Es gibt ein Happy End. Amerika ist doch der richtige Platz. Ah, yes, America! I shall invest in America! I love you, America! Yes, I do! Meine Damen und Herren, vorüber sind 6 Tage, in denen die Akte Wolfgang Schnur zur Affäre wurde. Zu Ende ist die Phase von Verdächtigungen, Gegendarstellungen und Rechtfertigungen. Der bisherige Vorsitzende der DDR-Partei, Demokratischer Aufbruch, hat seine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Staatssicherheitsdienst zugegeben. Als am vergangenen Donnerstag nach Akteneinsicht einer unabhängigen Untersuchungskommission der Verdacht auf Schnur fiel, für die Stasi tätig gewesen zu sein, da meldeten doch viele Zweifel an dieser Entwicklung an. Parteifreunde wie auch Politiker anderer DDR-Parteien, zum Beispiel SPD-Chef Böhme. Schnur gab immer wieder Erklärungen seiner Unschuld ab, die seine Stellvertreter verlasen. Er selbst liegt seit Ende letzter Woche im Krankenhaus. Es folgten Ehrenerklärungen für Schnur aus Bonn von CDU-Generalsekretär Rühe und Staatssekretär Hennig. Sie alle wurden getäuscht. Erst am Montag erhielten sie über einen Mittelsmann Kenntnis über den wahren Sachverhalt. Und Schnurs eigene Parteifreunde in der DDR, sie, die solidarisch zu ihrem Vorsitzenden standen, fühlen sich doppelt betrogen. Nun soll Pfarrer Rainer Eppelmann neuer Parteivorsitzender werden. Reaktionen aus Ost-Berlin und aus Leipzig, wo Bundeskanzler Kohl heute vor gut einer 250.000 Menschen auftrat, von Robin Lautenbach und Horst Hanow. Der Rücktritt ihres Vorsitzenden traf die Partei völlig überraschend. Rainer Eppelmann, der zweite Spitzenkandidat, musste von einer Wahlkampfreise nach Berlin zurückgerufen werden. Eppelmann hatte sich in den vergangenen Tagen immer wieder für Wolfgang Schnur verbürgt. Und er hatte immer wieder erklärt, es handelte sich bei den Vorwürfen um eine Verleumdungskampagne der alten Staatssicherheit. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass Wolfgang Schnur für mich nicht nur Parteifreund, sondern auch ein persönlicher, ein menschlicher Freund war und ist. Von daher ist der heutige Tag für mich im Blick auf Wolfgang Schnur eine menschliche und politische Tragödie. Ich nehme das Geständnis von Wolfgang Schnur mit großer Betroffenheit zur Kenntnis. Vor 2 Tagen noch hatte Eppelmann in der Stasi-Zentrale die Akte Schnur einsehen können. Vor dem Krankenhaus, in dem Schnur liegt, hatte er dann das letzte Ehrenwort des Wolfgang Schnur verlesen. Nach dem mir gegebenen Bericht meines Bevollmächtigten, Herrn Rechtsanwalt Dr. Peter Kurzhals und Herrn Minister Pfarrer Eppelmann über die Akteneinsicht, erkläre ich ausdrücklich und wiederhole: Ich habe zu keiner Zeit für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet. Doch am selben Tag hatte Schnur einen Vertrauten zur CDU nach Bonn geschickt. Er informierte die CDU, er habe 1964 bereits eine Verpflichtungserklärung der Staatssicherheit gegenüber abgegeben und seit Ende der 70er Jahre auch Lagebeurteilungen über Oppositionskreise geliefert. Die CDU legte ihm den Rücktritt nahe und die stellvertretende Vorsitzende des DA verlas auf einer Pressekonferenz der Westberliner CDU seine Rücktrittserklärung. Durch mein Wirken ist kein Schaden für die von mir Bekleideten und verteidigten Personen eingetreten. Für mich waren diese Menschen wichtiger als der eigene politische Weg. Als Vorsitzender des Demokratischen Aufbruchs hatte Schnur sich immer für eine enge Anlehnung an die Bundes-CDU eingesetzt. Seine frühere Tätigkeit als Anwalt vieler Oppositioneller wird heute von einigen seiner Mandanten kritisch beurteilt. Er habe sie oft zu sehr zur Ausreise in den Westen gedrängt. Dass er zwangsläufig enge Kontakte zu Stasi-Stellen hatte, war immer klar. Seine Anhänger haben aber nie an eine aktive Zulieferung an den Apparat geglaubt. Als das nun herauskam, war er für die Bundes-CDU als Bündnispartner nicht mehr tragbar. Aus Gründen der Glaubwürdigkeit im Aufbau einer Demokratie für ganz Deutschland ist es notwendig, dass der Bundespartei hier mitgeteilte Sachverhalt öffentlich gemacht wird und dass Herr Schnur daraus auch seine Konsequenzen zieht. Es wirkte wie eine versöhnliche Geste, als Ministerpräsident Hans Motorow am Nachmittag Wolfgang Schnur auf dessen Bitte hin aufsuchte. Schnur ließ ihn wissen, er selbst habe keinen Anteil an den Vorwürfen gegen Motorow, dass dieser für die Stasi-Vergangenheit mitverantwortlich sei. In Leipzig vor der großen Kundgebung hatte die Allianz für Deutschland zu einer Pressekonferenz gebeten. Tagelang war die Rede gewesen von einer schäbigen Verleumdungskampagne gegen Wolfgang Schnur. Dann hatte der Spitzenkandidat des demokratischen Aufbruchs gestanden. Es ist bestätigt worden und es ist dort auch inhaltlich bestätigt worden, dass es eine teilweise Zusammenarbeit zwischen Herrn Schnur und dem Ministerium für Staatssicherheit gegeben hat. Rühe hatte dann in einem Brief an den Spitzenkandidaten des demokratischen Aufbruchs ihn zum Rücktritt aufgefordert. In seinem Brief hieß es: Deshalb müssen wir von Ihnen erwarten, dass Sie daraus umgehend die notwendigen Konsequenzen ziehen. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit ist gerade beim Aufbau und Neubeginn der Demokratie in der DDR Wahrhaftigkeit unverzichtbar. Wolfgang Schnur hatte bis dahin Bonn, aber nicht seine eigene Partei über seine wahre Vergangenheit informiert. Die Situation aufzuklären. Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass wir ihn am Dienstag gebeten hatten, seine eigene Partei zu informieren. Wir waren es ja, die von ihm informiert waren. Seine eigene Partei zu informieren und auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und die weiteren Schritte haben sich daraus ergeben, dass er dazu am Dienstag nicht bereit war. Nach der Pressekonferenz wurde Helmut Kohl auf dem Platz der großen Leipziger Montagsdemonstrationen stürmisch gefeiert. 300.000, so die Veranstalter, waren gekommen. Eine große Schlusskundgebung sollte es werden. Doch auch den Teilnehmern hier musste man es ja sagen. Der Leipziger Kandidat des demokratischen Aufbruchs. Wir sagen euch die Wahrheit so, wie sie ist. Wolfgang Schnur hat leider Gottes wie viele andere Menschen unserer Nation diesen Schritt getan. Auch die Spitzenkandidaten der beiden anderen Allianzparteien, de Maizière von der alten Blockpartei, CDU, und der Pfarrer Ebeling von der neu gegründeten DSU, das ist bekannt, haben im Widerstand gegen die SED keine herausragende Rolle gespielt. Aber das war heute auch nicht das Thema. Das Thema war der gemeinsame Kampf von CDU, CSU und der Allianz für die deutsche Einheit. Die Allianz für Deutschland, das ist auch der Partner der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, der Bundesrepublik. Ich sage es sehr persönlich, das sind auch für mich vertrauenswürdige Männer und Frauen, denen ich mein Vertrauen selbstverständlich schenke und die ihr Vertrauen ganz persönlich verdienen. Der Fall Schnur, so hatte Helmut Kohl auf der Pressekonferenz gesagt, sei ein bedauerlicher Fall von menschlichem Versagen. Die Zusammenarbeit von Union West und Allianz Ost dürfe dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Affäre Schnur, ein Rückschlag für den Neubeginn. Ernst Delitz kommentiert. Ich habe Mitleid mit Wolfgang Schnur. Und wer da jetzt noch den Stab über ihn brechen will, der sollte sich das dreimal überlegen. Er war in doppelter Hinsicht ein Opfer der Verhältnisse. Wer drüben als Anwalt in prekären politischen Prozessen auftrat, musste zwangsläufig Kontakt mit der Stasi haben. Denn im Unrechtssystem DDR gab es keine unabhängige Justiz. Das letzte Wort hatte die Sicherheit. Aber Schnur hat dabei eine Grenze überschritten, vor der andere Halt machten. Er hat eine Stasi-Verpflichtungserklärung unterschrieben und er hat ständig informiert. Er ist schwach geworden, aus welchen Gründen auch immer. Und er ist ein zweites Mal schwach gewesen, wieder ein Opfer der Verhältnisse. Denn als nach der Wende die Popularität eines Parteivorsitzes lockte, da konnte er nicht widerstehen. Er wollte wieder auf Seiten der Mächtigen sein. In der Vergangenheit hatte er sich dabei gut abgesichert, wenn auch mit hohem Risiko. Er hatte nicht nur die Stasi informiert, sondern auch Bonner Stellen. Das hat geklappt und deswegen hat er sich vielleicht überschätzt. Was war er nun, dieser Wolfgang Schnur? Ein Doppelagent, eine Spielernatur oder wirklich ein Widerstandskämpfer? Aber das mit hoher Eitelkeit. Wer will da urteilen? Vielleicht wollte er wirklich nur helfen. Aber er tat es mit Mitteln, die gemeinhin als unsauber gelten und deshalb ist er gescheitert. Mitleid verdient Wolfgang Schnur auch, weil er bei dem Eifer, mit dem bundesdeutsche Politiker ihm einen Persilschein nach dem anderen ausstellten, gar nicht mehr zum Nachdenken kam. Er lief mit in einer...